Schwarze Jeans, viel zu kurz, rosa Pullover aus 100% Polyester. Den hat sie vererbt bekommen von ihrer großen Schwester. Ihr fettiges Haar kann nicht mehr im Wind wehen. So sehe ich das rosa Pulli-Girl jeden Tag die Straße entlang gehen. Ich sitz in meinem Wagen, ich habe einen Plan. Ich werde dich, rosa Pulli-Girl, bei Gelegenheit überfahren. Rosa Pulli-Girl, hau ab von diesem Ort. Doch unser rosa Pulli-Girl rennt nicht fort. Rosa Pulli-Girl, geh mir aus den Augen, ich möchte dich nicht mehr sehen. Nicht mal schön, ich muss kotzen, ich kotze auf dein Pulli, schau dich an, Deke packt mich, ja, mir ist Speibe, ich finde nur einen, der daran schuld sein kann, wir schauen uns in die Augen, ich sehe in dein Gesicht, du weißt ganz genau, ich hasse dich, rosa Pulli. Und der geschieht das, was schon für unmöglich geglaubt wurde. Ja, ja, ich glaub. Rosa Pulli-Girl hat's endlich eingesehen. Für Menschen wie sie ist es besser, freiwillig zu gehen. Sie fällt den Entschluss, aus dem Leben zu scheiden, damit die anderen nicht mehr leiden. Stirb doch schon, du rosa Schwein, ich werd die ganze Nacht Freudentränen in mein Kissen weinen. Mach es uns doch nicht so schwer, lass los, ein Leben gibt es hier für dich nicht mehr. Ob ich dir schon gedankt hab, hier geht es mir jetzt wunderbar, denn das Schöne ist, ich bekomme